Kurs und Dokument. Am Mikrofon Stefan Lohr. Guten Abend, meine Damen und Herren. Denken im Zwiespalt, Intellektuelle und die Macht im 20. Jahrhundert hieß eine Veranstaltungsreihe im November vergangenen Jahres in Frankfurt am Main. Der CDU-Politiker Heiner Geißler und der Arzt Professor Jens Reich, der als parteiloser Kandidat einer Bürgerinitiative für das Amt des Bundespräsidenten kandidiert, bestritten dabei einen Abend zum Thema »Wie mörderisch ist Utopie, Terror im Namen der guten Sache?« Nachdem wir in der vergangenen Woche die Überlegungen von Heiner Geißler gesendet haben, hören Sie heute Auszüge der Argumentation von Jens Reich. Sie haben mein Geburtsdatum gehört, 1939. Sie haben gehört, dass ich seit 1945 im Osten bin und seit 1989 in der Bundesrepublik Deutschland. Ich komme von ziemlich weit her und mein Leben hat das gleißende Licht von visionären Vorstellungen beschienen. Sogar das seit 4 Jahren, das etwas mildere Licht der liberalen Utopie. Fukuyama, das Ende der Geschichte. Ich kann auf die Frage Terror im Namen der guten Sache, wie mörderisch ist Utopie, nur mit meiner Erfahrung, mit Erinnerungen, mit meinem Leben antworten. Ich habe mir vorgenommen, wie ein Langstreckenläufer die ersten 400 Meter in der Bahn mit einem kleinen Text und dann etwas weiter ausholend frei zu reden. Also der Text. Geburtstagsfeier 1974 bei unseren Freunden, den Pevtsovs. Anja im mittleren Alter ist mit uns bekannt geworden, weil sie im Gästehaus der Akademie, in dem wir wohnen, Reinigungskraft ist. Es wird ein richtiger russischer Geburtstag in der überheizten Wohnung, von erdrückender Herzlichkeit, anstrengend, denn der ganze Mensch wird gefordert. Es wird ein Reigen getanzt, bei dem jeder, ob ganz jung oder ganz alt, mitmachen kann, denn die Schritte sind so, dass der spezifische Charme jeder Altersklasse zum Ausdruck kommt. Die Jungen springen und setzen komplizierte Figuren, die Älteren bewegen sich gesetzter, ihre Würde passt auch zum Tanz. Dazu müssen kleine Gedichte improvisiert gesungen werden, Schnaderhüpferln ähnlich. Jeder dichtet etwas zusammen und freundlicher Beifall begleitet das Ergebnis. So komme ich in die Erinnerungen und die Sache ist mir aus einem bestimmten Grunde eingefallen. Die Geburtstagsgesellschaft war nämlich eigentümlich zusammengefügt. Alle anwesenden Verwandten waren weiblich. Die Männer waren nicht verwandt, waren nur eingeheiratet oder eingeladene Freunde. Die Kernfamilie, die den Geburtstag beging, war ein Matriarchat aus 3 Generationen, wie in alten Zeiten, wie noch heute in urtümlichen Gesellschaften. Wir philosophierten, wie das die Russen nennen, das heißt, wir tranken Tee und Wodka und beredeten die Welt, das Jahrhundert, Russland und Deutschland, das Leben. Und da erfuhr ich dann den spezifisch sowjetischen Grund für diese weibliche Großfamilie. Alle Frauen stammten aus dem gleichen Dörfchen tief im Lande, im Waldeigebirge, aus dem sie alle aufgebrochen waren in die Städte, weil das Land sie nicht mehr ernährte. Die weibliche Großfamilie aber war entstanden, weil sie eines schönen Tages im Jahr 1937 4 große Lastwagen aus der Gebietshauptstadt vorgefahren waren und die NKWD alle Männer des abgelegenen Dorfes abgeholt hatte. Ohne Begründung, Väter, Großväter, Brüder, Cousins, Söhne, Neffen, aller der Frauen aus den Generationen, die ein Dritteljahrhundert später immer noch zusammenhielten. Es wurde nicht erklärt, aus welchem Grunde die Verhaftung erfolgte. Sie wurden nur zum Schweigen aufgefordert bei Strafe. Sie haben nie wieder etwas vom Verbleib ihrer Männer und Jungen gehört, nie wieder. Auch nicht nach Chruschtschows Öffnung und später nicht. Kein Brief, keine Todesnachricht, keinen letzten Gruß. Kriegsopfer eines unerklärten Krieges gegen das eigene Volk. Begangen von Menschen, die im Namen der lichten sozialistischen Zukunft zu handeln, sich einredeten. Opfer eines Terrors, der noch 35 Jahre später die betroffenen Frauen zu verlegen ausweichenden Äußerungen veranlasste, immer noch als unterbewusste Angst davor wirksam war, dass solche Dinge dem Ausländer eigentlich nicht erzählt werden dürften, sodass wir auch heute nur wenige historische Angaben über den Holocaust der 30er Jahre haben. Für den speziellen Fall, den ich hatte, kann man vermuten, dass die Verhaftung einfach zur Planerfüllung erfolgte. Aus dem berühmten Smolensker Archiv, das 1941 beim schnellen Bewegungskrieg den Deutschen in die Hände fiel und sich heute bei der Harvard-Universität in den USA befindet, kennen wir telegrafische Anforderungen aus Moskau und periphere Erfüllungsberichte etwa des Inhalts, weitere 10.000 Volksfeinde sind planmäßig unschädlich zu machen. Terror als Massenproduktion. Erlebnisberichte dieser Art habe ich in Russland viele Mal gehört. Sie sind der Grund dafür, dass ich das Thema Terror und Utopie nicht abstrakt abhandeln kann, wie im historischen Seminar. Dass mir stets Erlebnisse dazu einfallen, dass ich an den Terror der frühen Jahre nach 45 denken muss, als auch mein Großvater nach einer Denunziation abgeholt wurde und auf Nimmerwiedersehen in Sibirien verschwand. Ein anderer Kriegsgefangener, der ihn überlebte und 1953 nach Hause kam, hat uns wenigstens Todestag und Sterbeort weit im Osten genannt, wo mein eigener Großvater im Lager elend verendet ist. Das war unser Privileg vor den Frauen aus dem Waldeidorf. Und das ist der Topos-Terror in meinem Gedächtnis, dieses Dorf, alle Männer nie wiedergesehen, die überlebenden Frauen noch heute sprachgehemmt, keine Erklärung, keine Theorie. Keine Fakten, wortloser Terror. Der unerklärte Krieg, den Stalin gegen das eigene Volk geführt hat, fand von 1929 bis 1933 statt, hatte seinen Höhepunkt. Sie wissen, dass es um die Kollektivierung zunächst ging und dass danach es um die Requisition von angeblich zurückgehaltenen Lebensmitteln ging, dass Agitationsgruppen für alle Dörfer gebildet wurden, aus den Städten in die Dörfer geschickt worden, um das Lebensmittel zu requirieren. Ich habe ein paar Ausschnitte, wie das gelaufen ist, die will ich vorlesen. Zu diesem Zeitpunkt waren auf unterer Ebene die einfachen Aktivistenbrigaden in der Ukraine, Buxyr-Brigaden genannt, kaum mehr als Schlägerbanden. Ihre Technik bestand darin, die Menschen zu verprügeln und speziell ausgegebene Werkzeuge zu benutzen. Stahlruten zum Beispiel etwa 1,5 Zentimeter dick und zwischen 1 und 3 Metern lang, mit einem Griff am einen Ende und einer Spitze am anderen oder eine Art Bohrer ausgestattet, um nach Getreide zu suchen. Diese Brigaden bestanden aus folgenden Personen: ein Mitglied des Präsidiums des Dorfsowjets oder einfach irgendein Mitglied der Vertreter des Dorfsowjets, 2 oder 3 Komsomolzen, ein Kommunist und der örtliche Lehrer. Manchmal wurde der Lehrer oder ein anderes Mitglied der Kooperativverwaltung beigezogen, während der Sommerferien auch Studenten. Jede Brigade hatte einen Spezialisten für die Suche nach Getreide, hatte eine lange eiserne Brechstange, mit der er nach verborgenem Getreide stocherte. Die Brigade ging von Haus zu Haus. Zuerst betraten sie die Häuser und fragten: Wie viel Getreide habt ihr für die Regierung? Ich habe keines. Wenn ihr mir nicht glaubt, sucht doch selber. Und so begann die Suche. Sie durchsuchten das Haus, Dachboden, Schuppen, Speisekammer und dann gingen sie hinaus, suchten in der Scheune, im Schweinekoben, in der Getreidekammer und im Strohhaufen. Sie maßen den Ofen und kalkulierten, ob er groß genug sei, ein verborgenes Getreide hinter der Ziegelfassade zu haben. Sie brachen Balken im Dachboden auf, stampften auf dem Boden des Hauses herum, trampelten den ganzen Hof und Garten ab. Wenn sie eine verdächtig aussehende Stelle fanden, ging das Brecheisen hinein. Im Jahr 1931 fand man noch etwas Getreide, später das Äußerste, was noch gefunden war, waren 10 bis 20 Pfund, die als Hühnerfutter verwahrt wurden. Selbst dieser Überfluss wurde noch mitgenommen. Eine Speisehalle für Parteifunktionäre in Pechrica wird folgendermaßen beschrieben. Sie wurde Tag und Nacht von Miliz bewacht, die die verhungernden Bauern und deren Kinder vom Restaurant fernhielt. Im Speisesaal wurden Weißbrot, Fleisch, Geflügel, eingemachte Früchte und Leckereien, Wein und Süßigkeiten den Bezirksbossen zu ganz niedrigen Preisen serviert. Zur selben Zeit wurde an die Angestellten der Speisehalle die sogenannten Mikoyan-Rationen ausgegeben, die 20 verschiedene Arten von Lebensmitteln enthielten. Um diese Oasen wüteten Hungersnot und Tod. Ein Aktivist erinnert sich, Lev Kopelev: Ich hörte die Kinder würgen, vor Schreien husten und ich sah die Männer verängstigt, bittend, hasserfüllt, stumpf, passiv, ausgelöscht vor Verzweiflung oder aufflammend mit halbwahnsinniger, kühner Wildheit. Nehmt es, nehmt doch alles weg, da steht noch ein Topf Borscht auf dem Herd. Ohne Fleisch, aber rote Beete, Kartoffeln und Kohl, gesalzen ist sie auch, nehmt sie mit, Genossen Bürger. Hier, ich ziehe meine Schuhe aus, sie sind geflickt. Vielleicht werden sie vom Nutzen sein für das Proletariat, für die Sowjetmacht. Es war herzzerreißend, das alles zu sehen und zu hören und noch schlimmer, daran beteiligt zu sein. Und ich überredete mich, erklärte mir, ich durfte nicht schwächlichem Mitleid nachgeben. Wir verwirklichten die historische Notwendigkeit. Wir erfüllten unsere revolutionäre Pflicht. Wir beschafften Getreide für das sozialistische Vaterland, für den Fünfjahrplan. Mit dem Rest meiner Generation glaubte ich fest daran, dass der Zweck die Mittel rechtfertige. Unser großes Ziel war der universale Triumph des Kommunismus und für dieses Ziel war alles erlaubt. Lügen stehlen, Hunderttausende und sogar Millionen Menschen zu vernichten. All jene, die unsere Arbeit behinderten oder behindern könnten, jeden, der im Wege stand. Und zu zögern oder gar alles in Zweifel zu geraten, hieß sich intellektueller Zimperlichkeit und stupiden Liberalismus hinzugeben. Der Eigenschaft von Leuten, die den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen konnten. So hatte ich resoniert und so wie jeder so wie ich. Sogar als ich sah, was totale Kollektivierung bedeutet, was sie entkulakisierten, wie die Bauern im Winter 32, 33 gnadenlos ausgeraubt wurden. Der schlimmste Hunger kam 1933 im Frühjahr. Da gibt es einige literarische Zeugnisse. Als der Schnee zu schmelzen begann, setzte wirkliche Hungersnot ein. Menschen hatten geschwollene Gesichter und Beine und Bäuche. Sie konnten den Urin nicht mehr halten und nun aßen sie einfach alles. Sie fingen Mäuse, Ratten, Spatzen, Ameisen und Regenwürmer. Sie malten Knochen zu Mehl und machten dasselbe mit Leder und mit Schuhsohlen. Sie zerschnitten alte Häute und Pelze, um eine Art Nudeln herzustellen und sie kochten Leim. Und als das Gras zu wachsen begann, fingen sie an, die Wurzeln auszugraben und die Blätter und Knospen zu essen. Sie nutzten alles, was es gab, Löwenzahn und Klette und Glockenblumen und Weidenwurzeln und Sedum und Nesseln. Das ist Wassili Grossmann, immer fließend. Ich will eine Begegnung erzählen, die ich im Institut für Biophysik in Puschino 1973 hatte. Am Computer saß ein etwas verschrullter Physiker, der mir Kurvenmodelle von Bevölkerungsbewegungen zeigen wollte. Immer mit einem Seitenblick auf mögliche Wanzen in der Wand zeigte er mir sowjetische Kurven, die er durch Daten sowjetischer Volkszählungen gelegt hatte. Und die hatten alle miteinander eine große Unstetigkeitsstelle, die man hineinmodellieren musste, um Kontinuität in die Kurven, um sie zu erklären zu können. Die Unstetigkeitsstelle, der Sprung also, betrug zwischen 1929 und 1937 16 Millionen Menschen. Das konnte man den Kurven entnehmen, laut auszusprechen, wagte er es nicht. Wir wissen heute aus Schätzungen, dass etwa 6,5 Millionen Opfer der Entkulakisierung zu beklagen sind, Vertreibung von Haus und Hof, Wegnahme aller Güter, Deportation nach Sibirien oder in den hohen Norden, zum Teil Erschießungen, zum Teil Hunger- und Seuchenopfer. Etwa 3,5 Millionen Opfer sind Verurteilte, sogenannte Kulaken, die im Gulag umkamen, etwa 1 Million Hunger- und Terroropfer bei der Kollektivierung in Kasachstan. Dort waren Nomaden, denen das Vieh weggenommen wurde und die dann sofort und keine Vorbereitung für Landnahme und Ackerbau, Zwangsansiedlungen eben stattfanden. Etwa 5 Millionen Menschen, die in der Ukraine verhungerten, wie eben beschrieben, 20% der Bevölkerung dieses vergessenen Volkes. Etwa 1 Million Hungeropfer im Nordkaukasus, das sind russische Gebiete. Und etwa 1 Million Todesopfer in anderen Gebieten. Das ist der Sprung von 16 Millionen. Unser Jahrhundert hat eine besonders grausige Ernte an Völkermordbeispielen gebracht, weil Völkermord technisch möglich wurde. Herero, Krieg am Beginn gleich, Armenien im Ersten Weltkrieg, der Bürgerkrieg in Russland, etwa 5 Millionen Opfer, der Bauernkrieg in der Ukraine, wie eben beschrieben, der große Terror 1937-38, der Nationalsozialismus, Polen, Sowjetunion, Nationalsozialismus, Judenvernichtung, Biafra, die chinesische Kulturrevolution, Kambodscha. Wird das alles sein? Wohl noch nicht. Terror also als massenhafte Gewaltanwendung, um politische Ziele zu erzwingen. Da gibt es rein politischen Terror, bei dem die Ideologie nur zur Rechtfertigung dient, nachgeschoben wird. Iwan der Schreckliche zum Beispiel oder die Vendée 1793 oder Pinochet. Dann gibt es den Terror im Namen einer Religion, einer Ideologie, mal defensiv, reaktionär, mal offensiv, erobernd. Defensiv etwa die Inquisition, die Waldenser- und Albigenserkriege, die französischen Religionskriege vor Henri IV. Offensiv, vorwärtsschreitend, die Conquista Amerikas, die Wiedertäufer in Münster, Hussitenkriege. Und dann gibt es Terror im Namen einer politischen Utopie. So ein Terror hat bisher nur einmal voll gesiegt im Bolschewismus. Bei Hitler und Mao, das ist vielleicht ein Thema, über das wir streiten können, ob da das utopische Potenzial zum Terror geführt hat oder ob es ein Terror ohne dergleichen oder nur mit Ansätzen dergleichen gewesen ist. Der bolschewistische Terror ist ein Modellfall, denn es ging, unsere Überschrift heißt heute im Namen einer guten Sache, das, wofür es getan wurde, wir haben es bei Kopelev gehört, wurde als gute Sache ausgegeben, also der Sozialismus in einem Lande, umgeben von Feinden, die lichte Zukunft, die Ernährung der Sowjetbevölkerung in den Städten und der Einsicht, die Notwendigkeit einer industriellen Umgestaltung des Landes. Das waren die rationalen Ziele, hinter denen dann das alles passiert ist, von dem ich Ausschnitte vorgelesen habe. Die Beobachtung dieses Falls zeigt Phänomene, die wahrscheinlich allgemeine Tendenzen sind, nämlich die Autokatalyse des Terrors, die Selbstverstärkung. Er will sich immer vollenden. Die Halbterroristen schämen sich vor den Terrorausübenden und ziehen nach. Alle humanen Impulse werden überrannt. Da habe ich Beispiele gegeben. Und humane Impulse sind nicht regenerationsfähig. Jedenfalls nicht zwangs, nicht, es entsteht nicht von selber Widerstand dagegen. Wir hatten in der Sowjetunion den Bürgerkrieg mit Hungersnot und 5 Millionen Todesopfern und dann wurde das abgebrochen von Lenin, die neue ökonomische Politik, und danach hatte sich ein zivileres Leben regeneriert. Und trotzdem, obwohl alle Menschen diese Zeit noch im frischen Gedächtnis hatten, kam dann der nächste Krieg, die Kollektivierung, der übernächste Krieg, die massenhafte Vertreibung bei der Requirierung und Enteignung, und es kam der große Terror der Jahre 37 bis 38 in Stufen. Es entwickelte sich einmal ausgebrannt, aufgelodert, kein Potenzial, was es dann noch bremsen konnte. Terror gekoppelt mit Genozid, also Völkermord, Antinationalismus, das war die zweite Begründung für den rasenden Hungerterror in der Ukraine. Es ging gegen den ukrainischen Nationalismus. Im Hintergrund des Terrors und mit unklarer Ursachenmacht Richtungskämpfe, also Stalin mit den Rechten, Stalin mit den Linken und die theoretischen Auseinandersetzungen um die Durchführung der Politik im Zentralkomitee. War das Vorwand, die Utopie, die dahinter stand? Oder wo kamen die Motive her? Ungeklärte Fragen, die Quellen sind dazu zu abstrakt. Der Terror endete, und das ist oft mit utopischem Terror in der Geschichte, mit absoluter persönlicher Despotie. Im Fall Stalin. Er geht dann gegen die eigene Nomenklatura als Verstärkungsfaktor und verendet letzten Endes in Erschöpfung. Wir haben auch gelernt, dass die Utopie selbst dann, 1956, nicht aufgegeben wird. Dann kamen die Chruschtschowschen Visionen. Das 20. Jahrhundert hat gezeigt, dass politische Utopien bei den vorhandenen modernen Methoden eine Tendenz haben, jeden Widerstand mit Terror zu brechen. Eine Tendenz. Da die Durchsetzung einer Utopie Konflikte erzeugen muss, ist Terror eine immanente Gefahr. Das 20. Jahrhundert hat gezeigt, dass eine Veränderung der Gesellschaft über den Weg des Grand Design, des intellektuellen Entwurfs nicht möglich ist. Weder terroristisch noch bürokratisch, technokratisch. Die Menschen gehorchen in einer solchen Lebenswelt formal, reagieren mit passiver Resistenz und hebeln letzten Endes damit jedes utopische System aus. Änderungen der Gesellschaft sind nur evolutionär möglich, kontinuierlich aus dem Bestehenden hervorgehen und nur, wenn das Bewusstsein dazu reif ist, siehe 1989. Bewusstsein lässt sich nicht mit psychologischen oder pädagogischen Methoden erzeugen. Ingenieure der Seele gibt es nicht. Seele ist kein Engineering-Fach. Daraus können wir ableiten, dass zum Beispiel der drohende ökologische Untergang oder die drohende Überbevölkerungskrise in der Welt nicht mit autoritativen Methoden zu beherrschen sein werden. Das heißt natürlich auch, dass wir sehr schweren Krisen entgegengehen, denn nur eine manifeste Krise wird einen hinreichenden Schock im Bewusstsein erzeugen, um eine prinzipielle Umstimmung darin zu erzeugen. 1989 macht mich optimistisch. Ich bin voller Hoffnung, dass eine solche Umkehr möglich ist, geschehen kann. Mit den gleichen Menschen, aber mit einem neuen Schwung, mit einer neuen Generation. Ich bin pessimistisch, ratlos, wenn ich die Verwicklungen analytisch betrachte. Es ist Zeit für kleine Utopien, die bescheidenen, die unaufdringlichen. Die Utopie, dass unsere Enkelkinder 2030 noch auf einer Erde leben, auf der Atmen möglich ist, ohne einen Hustenanfall zu bekommen. Dass man im See baden kann, ohne den Hautausschlag. Ich möchte, dass die Enkelkinder in einer Welt leben, in der es nicht zu Pandemien und Riesenhungersnöten kommt. Und ich habe Furcht vor dem Bild des Reichs und seiner Barbaren. Das ist ein Zitat eines Buchtitels. Dass wir Industrieländer im Norden uns mit einer Mauer, einem Limes Germanicus, Europaeicus, gegen die Barbaren abschotten und nur noch defensiv für einige Jahre, Jahrzehnte, vielleicht gerade noch ein Jahrhundert ihren Ansturm abwehren, so wie es damals war. Defensiv bedeutet zwangsläufig auch für uns die Intensivierung von Kernwaffenrüstung, um den Anschlag der Barbaren abzuwehren. SDI. Der Spätzustand des Römischen Reiches im 21. Jahrhundert wiederholt, wäre dann der Vorlauf zum Ende der Menschheit. Der Zusammenbruch des Römischen Cäsarenreichs ging einher mit dem Aufstieg des Christentums, später des Islam. Werden wir neue Utopien, neue Fundamentalismen, neue Religionen erleben? Ich kann mir das nicht vorstellen, das ist aber auch kein Wunder. Ich bin ein Mensch, der in die Rationalität des 20. Jahrhunderts hineingeprägt worden ist. So bleibt nur für mich nur utopische Hoffnung, dass die Genozide und Pogrome des 20. Jahrhunderts nicht wiederholt werden. Allein Aufklärung, die Fortsetzung der Aufklärung, nicht ihr Abbruch, kann helfen, die Gefahr zu erkennen und ihr zu begegnen. NDR 3. In der Reihe Diskurs und Dokument hörten Sie, wie mörderisch ist Utopie, Terror im Namen der guten Sache. Überlegungen von Professor Jens Reich, aufgezeichnet bei den Frankfurter Historikvorlesungen im November 1993.